Und als die letzte Schlacht geschlagen war und die Staubwolken sich hoben, sah man deutlich, dass der Bourgeois der wirkliche Gewinner war. Hops, jetzt war er oben. Als der Feudalismus eingesagt, was den Großhandel sehr freute, sah der Bürger, jetzt bin ich erstarkt und brauch Waren für den freien Markt. Hops, jetzt brauch ich Leute. Nicht ein paar und nicht ein Dutzend, alle Reservoire nutzend. Und ich halt sie bei der Stange, vor der Hand, wer weiß wie lange. Immer mit dem einen Ziele, ich brauch viele, viele, viele, viele, viele, viele, viele, viele, viele, viele. Und als der Fortschritt sich beeilt hat, als wäre er in den Arsch getreten, der Fabrikant sich dran begeilt hat, ist er hungrig, wenn auch speisatt. Rübs, noch mehr Proleten. Und immer mehr ziehen in die Stadt, noch mehr Dörfer bleiben verlassen. In den Fabriken treiben sie das Rad und fällt der Absatz einmal schad. Ups, sie sind entlassen. Schaut sich's in den Lagerhallen, will ich keine Löhne zahlen, bis die Krise dann vorbei ist, weil der Weltmarkt ja so frei ist. Und im Wertel dieser Mühle drehen sich viele, viele, viele, viele, viele, viele, viele, viele, viele, viele. Denn die Aktie steigt im scharfen Wind und man kann daran verdienen. Schuftet der Mann, die Frau, das Kind, die Tage 16 Stunden sind. Hops, da ist was drinnen und die Proleten werden immer mehr. Es ballt sich eine Masse. Man sieht deutlich, dass sich ungefähr angesammelt hat ein Riesenheer. Hops, wir sind eine Klasse. Ungeduldig ballt die dreiste Masse ihre vielen Fäuste. Scheiße, ruft der Arbeitgeber. Ich seh meine Totengräber. Johann, meine Stärkungspille. Es sind viele, viele, viele, viele, viele, viele, viele, viele, viele, viele, viele.